Verweilen wir erst einmal bei den Zahlen. Sie haben es in sich. Bei der Konzeption von P45 verfuhr dessen angeblich frühchristlicher Verfasser reichlich kurios. Nachdem er sich Handschriften aller Textfamilien besorgt hatte, sprach er: Ich stelle jetzt für meine Gemeinde einen wunderschönen Mischtext zusammen, in dem ich mir jeweils das Beste aus den Vorlagen aussuche. Aber unser einer muss unparteiisch sein, ich bevorzuge also keine Familie in auffälliger Weise, sondern verteile meine Gunst annähernd gleichmäßig, und zwar will ich dabei folgendermaßen vorgehen. Das Geheimnis seines Vorgehens verraten uns die oben angeführten Zahlen. Die auffallend häufig, teilweise mit geringem Rest, durch 6 teilbar sind. Nehmen wir zur Probe nur die erste Reihe. 42 geteilt durch 6 ist 7, 54 geteilt durch 6 ist 9. 44 durch 6 ist 7, Rest 2, 31 durch 6 ist 5, Rest 1. 49 durch 6 ist 8, Rest 1. Hier dürfte die Sachlage völlig klar sein. Der gute Mann hat bei der Verfertigung seines zusammengezimmerten Mischmaschtextes nach einem mechanischen Schema gearbeitet. Natürlich benutzte er nicht nur diese eine Schablone. So ließ er den Text seines P45 innerhalb des Lukas-Evangeliums mit Codex D 136 Mal übereinstimmen und 137 Mal von ihm abweichen. Beim Johannesevangelium wog die Zustimmung und Ablehnung in Bezug auf D ganz genau ab, 40 mal für, 40 mal gegen diese Handschrift. Dem inhaltlichen Wesen und Sinne nach war diesem angeblich frommen Frühchristen das so entstehende Textgemenge gleichgültig. Frage: Wem kann man die hier offenbar werdende Arbeitsweise eher zutrauen? Einem christlichen Gemeindemitglied, angeblich aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts, oder einem modernen Fälscher, einem Fälscherkonsortium, dem die Aufgabe gestellt wurde, auf der Basis der Standardkodizes einen Papyrustext zusammenzustellen, der den situationsgemäßen Anforderungen für jene Frühzeit auf eine wirklich allseitige Art gerecht wird? Die Antwort kann nicht schwer fallen. Das geschilderte Gebaren ist nur bei einem modernen Fälscher möglich, für ihn aber auch notwendig, da er angesichts der großen theologisch-dogmatischen Bedeutung des Frühtextes behutsam operieren muss und sich auf diesem Gebiete keine gewagten Neuschöpfungen von Varianten erlauben darf. Klugerweise hält man sich in solchen heiklen Fällen an bereits Vorhandenes und Anerkanntes, das heißt, man greift sich aus den Standardkodizes abwechselnd heraus, was man an textlicher Verbrämung seines uralten Papyrus etwa benötigt. Wir nehmen nun das zweite Beispiel, den Codex Bodmer II, P66, vor, der angeblich noch 100 Jahre älter ist, da er um das Jahr 200 geschrieben sein soll. Dieser umfangreiche Papyrus mit den ersten 14 Kapiteln des Johannesevangeliums wurde zwar noch nicht so gründlich durchforscht wie die Chester Beatty-Fragmente, die Untersuchungen des Herausgebers haben aber bereits ein Generalresultat sichergestellt, das uns völlig erwartet kommt. Dem Habitus seines Wortlautes nach präsentiert sich auch P66 den schillernden Mischmaschtext der Frühzeit. Auch dieser Papyrus überrascht uns mit charakteristischen Lesarten aus allen Standardhandschriften. Wir führen noch einmal Ahland an. Der Text des P66 bietet uns dasselbe Bild wie die Chester Beatty Papyri. Die Trennung in Textgruppen oder Textfamilien hat es in dieser frühen Zeit noch nicht gegeben. Sie sind ein Resultat des 4. Jahrhunderts. Im 3. Jahrhundert, als die großen Rezensionen noch nicht durchgeführt sind, finden wir in einer Handschrift Lesarten in trauten Beieinander, die uns von später her gesehen gar nicht zusammenzupassen scheinen. Der Mischtext charakterisiert die Frühzeit. Mit diesem lapidaren Satz erledigt Ahland das allerschwierigste Problem, das uns seit einigen Augenblicken brennend interessiert. Aber Ahland und alle anderen Bibelwissenschaftler haben nur die Oberfläche des Problems betrachtet, von den Klippen in seiner Tiefe bemerken sie nichts. Die Chester Beatty-Stücke und der Papyrus Bodmer II sollen von frühchristlichen Kopisten geschrieben sein. Gut, Doch dann verrate man uns die Lösung des psychologischen Rätsels, wie angeblich um 300, ja um 200 lebende Menschen bereits Kenntnis von Textvarianten besitzen konnten, die erst in Handschriften der um 400 erfolgten Rezensionen auftauchen. Bestimmte ganz charakteristische Lesarten sowie Auslassungen oder Zusätze stellen doch nach Meinung der Textforscher aktive, das heißt individuelle Gestaltung des Wortlautes durch die Initiatoren der Revisionen dar. Somit waren die Revisoren selbst schöpferisch tätig, das heißt, sie sonderten nicht einfach aus einem vorhandenen Variantengemenge fertige, ihnen sympathische Lesarten heraus, sondern sie suchten angeblich das Vorgefundene gemäß ihrer Einsicht bearbeiten, zu verbessern. Wenn also die charakteristischen Varianten Ergebnisse der Revisionen sind, dann waren sie vorher und außerhalb der hypothetischen Reinigungsaktion nicht schon als solche vorhanden. Es bleibt darum ein Rätsel, woher um 300 und gar um 200 in den damaligen Mischtexten spezifische Revisionsvarianten eindringen konnten. Sollen wir annehmen, die Aktionen zwecks Reinigung des verwilderten Textes seien bereits um 200 oder früher erfolgt, dann mussten sich die Verfasser von P45 und P66 damit vergnügt haben, die Sonderlesarten der Revisionen, die getrennt und noch unvermischt von den entsprechenden Gruppenkodizes überliefert wurden, gleichsam mit einer Sammellinse einzufangen und zu Variantenbündeln zu vereinigen. Die Textforscher versichern ja ausdrücklich, die Schreiber von P45 und P66 hätten keine selbstschöpferische Energie entfaltet. Was ihre Schriftstücke an wichtigen Lesarten enthalten, ist aus den späteren Pergamenthandschriften längst bekannt und die eigenen, bisher unbekannten Varianten sind nicht von wesentlicher Bedeutung.